Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute mit der Folge: Sind wir ein Fanfic-Podcast? dazu diskutieren ich, Meso, und unser Gast Flora One. Hallo Flora. Hi. Hi. Ja, sind wir ein Fanfic-Podcast oder sind wir vielleicht ein Fanficker? Naja, das im Deutschen kommt das jetzt nicht so gut rüber. Aber das basiert auf einem Tumblr-Post. Der Tumblr-Post wurde ursprünglich, also ich werde es reblocken auf unserem Podcast-Tumblr, aber ich werde auch kurz wiedergeben, worum es dabei geht. Der Titel von dem Post ist On Fanfic and Emotional Continuity. Und das stellt hier die Theorie auf, dass dass Fanfic vor allem Charaktergeschichten sind. Und das wird dann kommen, also das wird, diese Theorie wird aufgestellt von Foss Meadows und wird noch weiter diskutiert von Earl Grey T68. Und die sind beide eigentlich der Meinung, dass Fanfiction nicht bedeutet, ich schreibe Geschichten mit anderer Leutes Charaktere, sondern dass Fanfiction bedeutet, ich schreibe Geschichten, die vor allem charakterbasiert sind. Dass die Charakterisierung die allergrößte Rolle spielt und dass das etwas ist, was die Fanfiction-Leute am besten machen und am meisten machen und dass das oft in den eigentlichen Fernsehserien oder im Quellenmaterial, was wir benutzen, zu kurz kommt, dass eine Charakterentwicklung abbricht, weil in der nächsten Staffel was anderes gemacht wird oder dass, weil eine Charakterentwicklung in der nächsten Folge schon vergessen wird, und die stellen die Theorie auf, das würde in der Fanfic nie passieren. Und das geht wirklich so weit, dass sie sagen, das macht Fanfiction zu einem eigenen Genre. Zu einem Genre der Charakterentwicklung. Und das wollte ich unbedingt mit dir diskutieren. Ja, total. Ich fand den Artikel auch, muss ich sagen, also diesen Post mega, mega gut. Weil im Endeffekt, was es ja heißt, ist dieses, ja, natürlich, es wird mit Charakteren gemacht, die wir nehmen von anderen Serien. Aber das funktioniert deswegen gut. Nicht, weil wir faul wären und uns keine Charaktere ausdenken können, sondern weil wir natürlich auch in einen Dialog mit dem Leser treten. Mhm. Und weil das natürlich dann auch etwas ist, was der Leser beurteilen kann, der sich eben auch in diese Charaktere verliebt hat, ob wir das richtig gemacht haben, ob die Charakterisierung stimmt. Das ist also etwas, ja, ne, das ist dieser... Ja. Also A, natürlich auf einer Ebene, auf einer von vielen Ebenen dieser Double-Check, aber B, natürlich so mit etwas, was wir nicht nur machen alleine für uns, mhm, mit unseren Charakteren, sondern dass wir so gut machen müssen, dass auch der Leser sagt, ja, das ist der Charakter und so würde der handeln. Und die stellen auch in dem Artikel, sagen sie, nicht nur, dass man den einmal schreibt, sondern Autoren, Autorinnen sind auch imstande, einen Charakter in verschiedenen Nuancen zu zeigen und in verschiedenen Umgebungen und einen Charakter sogar auf verschiedene Arten wiederzugeben. In der nächsten Story, die man schreibt, ist derselbe Charakter vielleicht ganz anders gestrickt und immer noch wiedererkennbar. Und die Wiedererkennbarkeit von einem Charakter, den man nimmt und zu einem eigenen macht. Genau. Ja, das fand ich auch total, das fand ich mega spannend. Also vor allen Dingen, das finde ich auch schon vor dem Artikel, fand ich das schon immer spannend. Ja. Ich finde die hohe Kunst des Fanfiction-Schreibens und da, wo man merkt, ob ein Autor das kann oder nicht, ob er seine Charaktere kennt oder nicht, sind, wenn sie AU schreiben, also Alternative Universes, wenn das tatsächlich ganz neue Geschichten drumherum sind und man trotzdem immer noch diesen Charakter in seiner Essenz nicht nur wiedererkennt, sondern wirklich, ja, kennt. Ja, also ich liebe AUs. Dass das gerade in, ja, Ich würde Ich gerne liebe durch so es auch. einzelne Fanfiction-Arten, durch verschiedene Fanfic-Genres, auch wenn wir gesagt haben, Fanfic ist ein Genre, aber es gibt ja Untergenres, die würde ich gerne auch einzeln betrachten. Und ich denke, AU, klar, da finde ich sogar, weil man da mehr Wandlungsfähigkeit hat und die Charaktere sich oft stark verändern, wie würden die zum Beispiel die Sailor Senshi in 6 oder 10 Jahren als Erwachsene mit einer Karriere dastehen im heutigen Genau. Tokio? Und da kommen Dinge raus, die hätte wenn ich das lese, wo ich denke, da hätte ich nicht so gemacht, aber das passt. Genau. Und das ist schon Ich mache das ja interessant. auch total. Ich mache das ja auch gerne. Ich gebe Usagi zum Beispiel in meiner Fanfiction, da ich sehr, sehr oft sie älter mache. Einfach aus mehreren Gründen. Einmal, weil ich natürlich älter bin. Und somit mit diesen Charakteren, mit denen ich groß geworden bin, auch gerne größer werde. So komisch sich das anhört. Ja, man Und packt dann immer was von natürlich sich selber auch, mit rein. Ja, man aber packt red immer was aus. von sich selber rein. Aber natürlich auch alleine deswegen, weil ich sehr viel Smart Fanfiction schreibe, weil ich natürlich aber auch Themen anspreche, die eher quasi erwachsener sind, auch wenn sie nicht sexuell sind, sondern einfach, wenn sie tatsächlich generell einfach Probleme umfassen, die man nicht hat als 14-Jährige, sondern vielleicht eher als 22, 23, 27-Jährige. Ja. Und gerne erwachsenere Geschichten mit echten Problemen aufzeige. Deswegen mache ich das oft. Aber deswegen, ich gebe zum Beispiel gerne in jedem AU, das ich schreibe, Usagi, eine andere Karriere. Ich gebe ihr immer einen anderen Beruf. Und immer einen, den ich mir vorstellen kann. Und immer einen, dem ich hoffe, dass er zu ihr passt. Ja. Aber ich mach nicht diesen Eintopf auf, wo ich sage, so ist sie auf jeden Fall. Und das mag ich auch beim Lesen. Ich mag das auch sehr, wenn tatsächlich es geht trotzdem irgendwie in dieselbe Richtung. Es ist immer Arbeit mit Menschen oder Arbeit mit Essen oder Arbeit, die ihr keinen Spaß macht und wo sie was anderes sucht, was ihr besser macht, was dann eher mit Menschen ist. Ne? Das heißt, die Richtung ist schon dieselbe. Aber ich mag das auch, zu mir zu denken, was könnten denn die tausenden verschiedenen Versionen sein? So dieses alternative Leben, das man sich selber von sich auch mal vorstellen kann. Wo könnte ich noch sein? Was Ja. passt noch? Und ja, und deswegen, es stimmt, natürlich, um das zu machen, um 10, 20, 100 verschiedene Versionen von Leben, von ein paar Charakteren sich auszudenken, muss man einen so tiefen Einblick haben in die tieferen Ebenen eines Charakters. Weil gerade eben, das schreiben die auch ja in diesem Artikel, gerade Canon baut ja normalerweise einen Charakter um die Handlungen, Ja. um den Plot. Das heißt, wir wissen nicht, wo genau das herkommt, sondern es ist jetzt so, weil er das und das erlebt. Das aber wegzunehmen, zu sagen, es ist jetzt nicht die Handlung, sondern was in diesem Charakter wäre da egal, was passiert und was ist eben nur Surface. Das ist schon sehr viel, das erfordert schon sehr, sehr gutes Menschenkenntnis und Menschenbild von einer Person und von einem Charakter, um das hinzubekommen. Und ich glaube tatsächlich, und das steht da ja auch drin, wenn man sich dafür nicht so interessiert, wenn dir an einer Geschichte nicht liegt zu sehen, wie ist dieser Charakter, liebst du diesen Charakter und möchtest ihn leben sehen, und zwar gut charakterisiert, und möchtest du ihn sich entwickeln sehen, dann ist das kein Genre für dich, wenn du das nicht magst. Ja, Und das das ist ist man die natürlich. Frage. Finden wir das wirklich, wie stark finden wir das quer durch die Fanfiction? Also ich stimme dem Artikel zwar auch zu, dass es schon immer darum geht, einen Charakter neu zu porträtieren und erkennbar zu porträtieren, aber es gibt natürlich auch eine Menge Fanfiction, die einen ganzen Arc nacherzählt. Natürlich, Das das hast du mache ich ja auch, auch. ja, wie du auch gemacht Das mache hast. ich Und auch. da geht es dann schon darum, auch die Handlung anders zu erzählen. Und ich habe tolle Monsterkämpfe gesehen, schon in Fanfictions, die zum Teil auch sehr, sehr gut ausgedacht waren. wo auch der Ja. zentrale Konflikt mit dem Gegner der Staffel ausgearbeitet war. Aber auch da ist es so, dass es neu erzählt wird. Also selbst die actionlastigste Nacherzählung, die ich im Moment, die mir so vorschwebt, wo ich den Titel leider nicht weiß, wo jemand den Dark Kingdom Arc nacherzählt, aber einen Dark Kingdom Arc, wo sich Jedaito sehr früh auf die Seite der Sailor Senshi schlägt. Und das war sehr nah am Original, aber auch da haben alle Charaktere viel mehr Interaktionen. Auch das hat viel, viel mehr Arbeit an den Charakteren, obwohl die Betonung auf der Action war. Also ich den kann im Moment kein Gegenbeispiel finden, wo ich sage, da gibt es nur Handlung, nur Action, hier wird nur ein Logikloch zugemacht, ohne die Charaktere. Also, wenn ich das an Naja, meinem Beispiel. manchmal. Manchmal sind Leute nicht wiederzuerkennen. Ja, Wenn ich nicht. das an meinem Beispiel exorzieren darf, Ikigai und Jugend sind zwei Geschichten, die Du ich darfst es geschrieben habe. exerzieren, aber nicht exorzieren, bitte. Das stimmt. Ja, du hast Sorry. recht. Ja, du hast völlig recht. Ja, also, ne, das sind zwei Geschichten, die ich geschrieben habe, die wirklich den Plot nehmen, der gesamten Sailor Moon Geschichte vom Anfang bis zum Ende und die das quasi einmal Mixer packt, rausholt und versucht komplett neu zu erfinden. Ich mische und mixe und ich Ja. mache da mit alles und ich versuche im Endeffekt in den beiden Geschichten habe ich versucht, alles, was ich jemals an Plothole mich wirklich gestört hat, zu fixen. Das heißt, definitiv war Handlung da ganz, ganz groß. Und ich habe versucht, diese Geschichte erwachsener zu machen, diese Geschichte so zu machen, wie ich mir in meinem Herzen gewünscht hätte, dass vieles abgelaufen wäre, wenn auch anders. Am Ende, ne, mache ich genau den Bogen zurück, dass das andere trotzdem auch existiert, sondern das nur eine andere Version ist, wie ich sie mir vorgestellt habe. Versucht so ein bisschen das Ganze. Aber eben dieser Aspekt der emotional continuity, der mir ganz wichtig war, der, also es war mir 100% wichtig, das zu verbinden, dass ich diese Handlung habe, die logisch ist, dass die aber auch emotional logisch ist für diese Charaktere. Ja, Und ein großer von Punkt war Kapitel für zu mich, war Kapitel, dass nicht plötzlich genau, von Kapitel was zu nicht Kapitel, stattgefunden hat, ja. genau, von Arc zu Arc, die habe ich ja auch drin gehabt. Und vor allen Dingen eben auch, ein Punkt, der mir ganz wichtig war und der mich immer gestört hat, ist, dass das deren eigene Entscheidung ist. Ich habe denen so ein bisschen Agency geben wollen in ihrem Schicksal wählen, dass sie sich selber für dieses Leben entscheiden. Das war der ganze quasi, das war der größte Handlungsstrang von Ikigai. Ich habe eine Geschichte nacherzählt, einen Plot, aber das größere Thema war trotzdem emotional in dem Sinne. Und somit würde ich sagen, selbst ich, die diese Geschichte genommen hat und komplett umgeschrieben hat, mir war unfassbar wichtig, dass diese Geschichte zu diesen Charakteren passt und dass ich so komisch, wie sich das anhört, mit dieser Geschichte den Charakteren was Gutes tue, was für sie emotional, kontinuierlich, Ja. logisch ist. Und das muss man eigentlich fast immer. Also wenn ich einen neuen Genau. Charakter schreibe, also bei meiner ersten Fanfic habe ich es am meisten gemacht, aber auch jedes Mal. Ich schaue mir die Szene nochmal an, soweit ich sie habe. Ich habe nicht Genau. alle Anime, also ich habe sehr, sehr wenig Anime-Episoden, aber was ich eben online kriegen kann, was ich selber habe, was geht, da schaue ich da ins Originalmaterial rein. Und dann schaue ich mir die Szenen an und dann denke ich, da fehlt was. Und Genau, das denkt man genau. eigentlich fast immer. Also das ist schon immer man. Und dann, es wird nicht erklärt. Irgendwas passiert einfach. Und dann würde ich es gern erklären. Und dann würde ich es gern in Beziehung setzen zur Vorgeschichte oder zur Nachgeschichte oder irgendwas draus machen. Oder auch aus, ja, Genau. und das ist eigentlich schon, und das merke ich auch. Wenn wir hier reden, das ist das, worüber wir überwiegend reden. Deswegen habe ich mich ja gefragt, sind wir eigentlich ein reiner Fanfic-Podcast, weil wir reden fast nur über die Charaktere. Wir haben eine Usagi-Episode aufgenommen, die wahrscheinlich vor oder nach dieser hier, weiß ich nicht, wann wir sie hochladen, in welcher Reihenfolge, aber wir haben die ganze Zeit über Ibushi als Person geredet. Und was wir nicht besprochen haben, weil es uns einfach nicht so wichtig war, war ihre magischen Fähigkeiten. Der ganze Action-Teil, ihre Attacken, weil auf mich es auch nicht den Eindruck macht, als ob das ihren Charakter prägt, sondern eher umgekehrt. Ich hatte immer den Eindruck, dass aus jeder, das gilt eigentlich für alle Sailor Senshi, dass es nicht was ist, was sie irgendwie, diese Attacke nicht was ist, was ihnen aus der Vergangenheit vererbt wird, sondern dass das sehr viel aus ihrem Charakter gezogen wird. Dass also nicht Mars ein besonders feuriger Charakter ist, geworden ist, weil sie diesen Zugang zu dem Element hatte, sondern ich glaube eher umgekehrt, und Usagi ganz besonders, aber auch alle anderen kann man, glaube ich, sagen, dass sie die Art, wie sie ihre Attacken machen, die Art, wie sie das machen. Ich sehe immer Charakter, wenn ich sowas sehe. Sorry, Ich das sehe ist auch wahrscheinlich Charakter nicht bei sofort. jedem so, aber bei mir ist das so. Weiß ich nicht, aber die Sache ist, ich würde auch, also um die Frage direkt zu beantworten, ist das ein Fanfic-Podcast? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Fanfic-Podcast ist, sondern dass du vor allen Dingen mir einen Fanfic-Gast einlädst, Ja. der immer natürlich dann als erstes den Charakter sieht und dessen Meinung auch informiert ist, nicht nur durch Canon, sondern eben auch die tausenden Versionen, in denen ich diese Charakter gesehen habe und nochmal darüber reflektieren konnte, in Fanfiction. Ja. Und das ist halt natürlich auch etwas, und deswegen muss ich auch sagen, auch gerade selbst wenn es Handlungsfanfics sind, dann sind es trotzdem das, was bindet und das, was den Leser an den Autor bindet und umgekehrt, immer die Charaktere. Mein Drive, diese tausenden Geschichten zu schreiben, um diese zwei Charaktere, sind nicht, dass ich jetzt unbedingt diese andere Handlung schreiben möchte, sondern weil ich gucken möchte, wie verhalten sich diese Charaktere Ja. in dieser Handlung. Ja. Es geht zuerst immer um die Charaktere. Und da geht es mir in den verschiedenen Canons drum, wie in den verschiedenen Fanfictions drum. Das sind meine Lieblingscharaktere, das ist mein OTP, ne? Das sind. Und das ist tatsächlich etwas, dieses Bedürfnis, sich immer weiter mit diesen Charakteren auseinanderzusetzen, so sehr, dass die zu guten Freunden werden, die man in- und auswendig kennt. Wo man wirklich an der anderen Fanfiction sagen kann, okay, da war es ein bisschen weit ab vom Schuss und hier war es ein bisschen besser. Ne? Das sind so Sachen, die kannst du nicht machen mit Charakteren, die nicht so tief und ausgewurzelt in deinem Herzen sind. Das Ja. geht so nicht. Ne? Und jedes Buch, das du aufschlägst, das ist eine neue Beziehung mit neuen Charakteren. Und dieses Bedürfnis, zu Charakteren zurückzukehren, immer und immer und immer wieder, die ich kenne und liebe, das ist natürlich etwas, was wir nur Fanfiction geben. Ja, das zurückkehren können. Nicht gestrandet sein, wenn das letzte Buch in der Reihe gelesen ist oder die letzte Seite umgeschlagen oder die letzte Episode gesehen. Und dann ist eben alles dabei. Alles von, ich mag sehr, sehr gerne Episode Fixes quasi. Ja, ja, ja. Die sind ja nun wirklich, also die sind natürlich an Canon gebunden. Aber die finde ich ein sehr gutes Beispiel für eben dieses Argument der Emotional Continuity. Denn da machen wir ja genau das. Wir nehmen eine Szene, Ja. die das Canon an der Stelle gecuttet hat. Und sagt, jetzt ist das, der Rest ist unwichtig, den könnt ihr euch denken. Und das ist aber für uns der Punkt. Wir wollen aber wissen, wie die reagieren. Wir wollen quasi wissen, wie es weitergeht für die auf emotionaler Ebene. Ja. Und das ist ja auch, also da, ich habe da auch tausende Sachen von, vielleicht nicht Episode Fixes direkt, sondern tatsächlich eher dieser Gap zwischen Seasons, zwischen Episoden, wenn wir quasi von einer Handlung in die nächste fallen. Ein Beispiel ist da habe ich einen Little Moment zugeschrieben. Der Cut von dem ersten A-Teil, also Ale und Anne, und dem Baum und der letzten Episode, wie Mamoru seine Erinnerung zurückbekommt und diese Umarmung dann und dann der Cut zu dem nächsten Teil mit Chibusa, wo wir sie beide auf dem Boot sehen, einen Kuss sehen, dann fällt Chibusa vom Himmel und eine Episode später sind sie getrennt. Und dieser Cut von, sie haben niemals darüber gesprochen, diese beiden, da sind jetzt plötzlich ganz viele Erinnerungen zurück und ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie du mich umgebracht hast. Ja. Ne? Und nicht das nur das, auch die Zeit, die es braucht, um damit eine Beziehung tragfähig ist, damit ein bestimmtes Vertrauen auch wirklich sich aufbaut, klar. Manchmal sieht man jemanden und man klickt sofort. Oder man, die beiden wie Usagi und Mamoru haben eine Staffel lang gebraucht und die haben sie ja. Aber das eigentliche Zusammensein, das wächst natürlich auch mit der Zeit. Und wir wissen ja nicht, wie viel sind sie gewachsen in der Zeit. Weil das ist bestimmt nicht das erste Date, als sie sich küssen. Eben. Da gab es bestimmt mehr, klar. Eben. Und dieses, aber dieser, das ist schon wieder ein Charakterding, zu sagen, wie ticken die Leute. Ja. Das ist ein total Charakterding. Und wir sind ja auch verwöhnt in unserem Fandom, dass wir uns die Frage auch nicht nur, dass wir uns die Frage auch informiert stellen können, denn wir haben alleine ja vom Canon schon zwei Versionen. Ja. Wir mögen natürlich wir auch Sailor Moon, weil wir so viel gerade der 90er Anime, den mag ich und PGSM, weil so viel gemacht wird mit Freundschaft, weil so viel gemacht wird mit einfach nur den Mädels zusammen, mit generell Charakteren auf einem Haufen und wo der Canon mich da enttäuscht ist, wenn das nicht gemacht wird. Aber deswegen mögen wir Zeusite, weil wir eben sehr viel mehr von Zeusite zu sehen kriegen mit den anderen Shiteno als von Yedite. Und deswegen denke ich, sind auch die, also für mich ist immer das Thema der Freundschaft sehr wichtig von den Sailor Senshi. Und deswegen wir haben viele Charakter-Episoden auch für jeden Charakter. Wir haben Charakter-Episoden für alle Hauptfiguren. Haben wir, aber ich würde trotzdem plus minus vage Hypothese aufstellen wollen, dass Naoko die Charaktere an sich und die Entwicklung ihrer Charaktere wichtiger war als den 90ern Autoren. Ja, wir haben unfassbar viele Füller-Episoden, die nur um einen Charakter gehen. Aber wir haben selten, dass das dann aufgegriffen wird und weitergeht. Ja, die Kontinuität von diesen Dingen ist im Anime nicht so groß. Aber das war auch, wir sind heute was anderes gewöhnt auf dem Fernsehbildschirm. Total, natürlich. Wir sind gewöhnt, dass die erste Serie, die wirklich eine durchgehende Handlung aufgebaut hat, wo wirklich du keine ein, zwei Episoden überspringen konntest, war Babylon 5 und danach gab es Deep Space Nine. Aber alle anderen Fernsehserien, und danach gab es auch mal lange nichts, und alle anderen Fernsehserien waren so episodisch, dass du eben einen Tag konntest du schauen und wenn du drei Tage verpasst hast oder drei Wochen verpasst hast, hat dich das nicht völlig rauskatapultiert, obwohl es einen Arc gab in jeder Staffel und es gab auch schon, gelesen. Aber es war schon so gedacht, dass die Folgen einzeln konsumiert werden. Der Unterschied, von dem du sprichst, habe ich auch schon öfter mal drüber gelesen. Viele nennen das den Unterschied zwischen Episodic und Serial. Und Episodic sind eben, also klassische Beispiele sind halt so NCIS und die meisten Sitcoms. Sind die, wo du einmal einschalten kannst und du weißt es, du hast alles, du kennst die Charaktere und du kannst immer hin, du musst es aber nicht durchschauen. Serials, Babylon 5 wäre da ein klassisches Beispiel, Lost ein anderes. Die du eigentlich, wenn du eine Folge nicht guckst, dann weißt du nicht mehr, worum es geht, weil es eine Handlung verfolgt. Ja. Aber auch Serials, die meisten Serials, die folgen eben wirklich einer Handlung. Und dann geht es nicht so sehr um die Charaktere, wie es denen am Anfang geht, wie es am Ende geht. Das kann mit drin sein, aber der Fokus meistens ist die Handlung. Während der Fokus bei Fanfiction, würde ich jetzt einfach mal so herausstellen, ist meistens eben der Charakter. Denn das ist das, was uns verbindet mit dem Leser und dem Fandom und warum wir überhaupt diese Charaktere benutzen. Und da hat eben die Kontinuität, die es damals im Fernsehen nicht ganz in der Art gab, die kriegen wir eben dann in der Fanfiction, die emotionale Kontinuität. Das eben, was in einer Charakterepisode passiert, nicht so stehen bleibt und dann geht die Serie weiter und die Episode steht dann da einsam im Walde, sondern dass es wirklich alles ein zusammenhängendes Ding wird. Ich fand den Artikel auch, muss ich sagen, sehr, sehr einleuchtend, auch für mich. Ich habe im Endeffekt, als ich den gelesen habe, meine eigene Fanfiction angeguckt und sie kategorisieren können in diese Schubladen. Ja. Das sind, also, was ich alles schon geschrieben habe. Ich habe Episode Fixes geschrieben, ich habe diese Lückenfüller Fanfictions geschrieben, ich habe diese Umschreibung des gesamten Serieninhalts genommen und dorthin alles reingepackt, was ich eben an Emotional Continuity haben wollte, in die Handlung. Ich habe eine kleine Miniserie, wo ich einfach nur quasi Mamoru folge, wie er klein ist und groß wird und quasi zu Tuxedo Mask wird, wie wir ihn in der ersten Folge sehen, die nur Charakterentwicklung sind und die nur versuchen, quasi zu erklären, warum ist dieser Mann so, wie er ist? Ja. Das ist alles sehr charakterdriven. Das ist alles sehr darauf aus, eine Narrative zu erzählen, die vor allen Dingen einfach einen roten Faden bildet. Und zwar einen emotionalen roten Faden. Wenn ich mir, ich habe, glaube ich, habe nur zwei Fanfictions geschrieben, die in Silver Millennium spielen und auch die habe ich in demselben Universum angesiedelt, weil ich wollte, dass es nicht allein steht, sondern dass es zusammenpasst. Darf ich dir mal eine provokative Frage stellen? Ja. Weil du immer sagst, dass es dir schwerfällt, Humor zu schreiben und Humor karikiert ja auch immer ein bisschen die Figuren und bei Humor kannst du mal was völlig Übertriebenes machen und es spielt in der nächsten Szene vielleicht doch nicht die ganz große Rolle. Ja. Kann es sein, dass du so charakterfokussiert bist, dass es dir schwerfällt, einen Charakter mal einfach nur losschießen zu lassen oder drüber schießen zu lassen oder einfach mal zu das überzeichnen? Noch nicht mal nachgedacht, muss ich sagen, ob es daran liegt. So ganz intuitiv würde ich sagen, ist das mit Sicherheit ein Faktor, der damit reinspielt. Ein anderer Faktor ist einfach, dass ich kein witziger Mensch bin und dass mir Humor sehr, sehr schwer fällt. Ich bin halt eher der Diskussionsmensch, der tiefe Gefühle-Mensch. Aber ja, ich kann durchaus mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, die mitschwingen, warum mir einfach so ein Crackfic total schwerfallen würde. Es gibt eben auch, also wenn ich an Humor denke, in Fanfic fällt mir immer sofort Minako ein. Weil Minako kann man sehr extreme Dinge tun lassen. Minako ist die einzige Person, wo ich es irgendwie hinkriege in meinen Fanfictions, dass ich den Humor trotzdem reinbekomme. Also alle witzigen Situationen, fast alle witzigen Situationen, die ich tatsächlich einbinde, sind meistens Minako. Aber da sind wir auch wieder, das gehört aber auch zu ihrem Charakter. Ja, eben. Ja, Minako als Charakter ist schon so überzogen und so slapstick, dass das einfach leicht fällt, weil sie so sowieso schon ist. Aber wir haben eine Menge Slapstick auch in der Originalserie oder Dinge, die stark überzeichnet werden und die finden wir in der Fanfic entsprechend weniger. Und das hat, denke ich, auch damit. Also als Beispiel, was mir einfällt, wo ich echt nicht wüsste, wie ich das weiterschreiben sollte, wer als Makoto sich in Motoki verliebt und dann bei ihm früh am Morgen in die Wohnung einbricht, ihm die Hütte aufräumt, ihm was kochen, backen und machen will und sprich den Hausfrauen-Godzilla-Version da weiß ich, also da falle ich ein bisschen auch in eine kulturelle Kluft. Ist das wirklich etwas, was ein 14-jähriges Mädchen in Japan wollen würde? ist das auf irgendeine Art und Weise für irgendjemanden nachvollziehbar? Weil für mich ist das alles sehr, sehr fremd. Ja, zu sagen, er liebt mich bestimmt, wenn ich seine Socken wasche. Oder also ich glaube schon, dass da was Kulturelles drin dran ist. Ich wünsche mir einen, der... Ja, ich weiß es nicht. Klar, sie will. Makoto hat dieses ganz starke Familienthema. Und sie Ja. will immer ganz, ganz stark betonen, wie weiblich sie sein kann, weil sie immer denkt, dass es keiner sieht. Und da gibt es ja auch schreckliche Szenen irgendwo, wo sie sagt, das ist irgendeine Canon-Szene, wo sie sagt, ich glaube im Manga, wo sie sagt, ich habe eigentlich kochen gelernt, weil ich dachte, wenigstens, dann mag mich wenigstens einer für meine Kochkünste, wenn's auch, wenn ich auch sonst schon nichts tauge als Frau. Ja, das Und das stimmt. bricht einem natürlich irgendwo. Also man will sie eigentlich nehmen und schütteln und sagen, Mädchen, Ja. Ja, und hier gibt es ganz viele solche wer Szenen, hat wo, dir ne? beigebracht, so zu denken? Wem muss ich in den Hintern treten? Genau. Und Hier gibt es das ganz ist. viele Szenen. Ich finde auch ganz schlimm, diese Episode in, ich glaube, es ist in S, die, wo sie dieses wunderschöne Kleid mit der großen Rose trägt. Wo sie eben auf diesem Schulball ist und dieses wunderschöne Kleid trägt und keiner fordert sie zum Tanzen auf. Und sie nimmt das irgendwie als riesiges Beispiel, dass sie zu groß, zu nicht Frau genug und sie will keiner, wo dann am Ende Amy mit ihr tanzt. Und ich meine, im Endeffekt, ich finde das alles so tragisch, weil Makoto hat ganz viele solche Szenen, ganz viele solche Episoden. Und sie ist ein 15-jähriges Mädchen. Es Ja. ist, wie viele 15-jährige Mädchen finden denn schon die große Liebe, für den sie kochen und putzen können, Ja. wenn das dann, ne, alleine, dass das eben mit ihr in ihrem Bild der perfekten Beziehung ist, dass jemand hat, den sie bekochen und beputzen kann. Und ehrlich gesagt, keine Tragisch es einzige denn ist, Fanfic, die aber ich je gesehen habe, schreibt diese Mako. Die Mako, die nein. eine ganze Nacht vor jemandes Haus sitzt, um nochmal einen Blick auf ihn zu erhaschen, wie das bei Tierauge irgendwann nochmal der Fall ist, wo man das noch grotesker macht eigentlich, wie besessen sie davon ist, dass einer, also, ach, ja. Nein. Also, Ich, also ich da finde hoffe ich, definitiv nicht dass so die, dass ausgemacht. die anderen Senshi wirklich ein Auge drauf haben und auch viel, viel mehr ein Auge drauf hätten, an wen sie sich da eigentlich ranwirft und wie weit sie bereit ist, sich aufzugeben dafür. Wir schreiben Makoto alle eher als erwachsene Frau, die dann entweder ihr eigenes Café oder ihren eigenen Blumenladen es gelernt hat, diese Fähigkeiten, die sie ja hat und die sie gerne macht, für sich zu nutzen Ja. und nicht für irgendjemand anders. Dass sie trotzdem jemand ist, der die Liebe sucht und dessen Traum ist es, verheiratet zu sein und sich um irgendjemanden zu kümmern, das ist. Aber wir schreiben sie trotzdem ein bisschen anders. Und ich glaube, wir schreiben sie alle so, wie wir sie sehen wollen und nicht, wie sie uns porträtiert wird. Ja, ich denke auch, also die Zweifel an sich selber, die gibt man ihr schon in manchen Fanfics. Aber in unserer Kultur wird eben diese Selbstaufgabe von Frauen sehr viel kritischer betrachtet. Und wir sehen das nicht als ein Ideal und würden das unseren Charakteren, die wir lieben, auf keinen Fall wünschen. Keiner meiner Freundinnen und keiner Tochter und niemanden wünschen wollen. Und da wir aber auch mit diesen Charakteren ja oft umgehen, als wären das unsere lieben Freundinnen, die wir unser Leben lang kennen, wollen wir das auch für die nicht. Ja, und das ist eben dieses, das sind ja alles Charakterepisoden von Mako, wo sie oft völlig überzeichnet wird. Und Ja. weil vorher haben wir gesagt, ja, wir haben einen Canon, der eben auch sehr charakterbasiert ist, aber eben, ja, Ja. für manche Charaktere eben nicht so schön. Na, da hätte ich tatsächlich noch einen Einwand, der wahrscheinlich sehr, sehr kontrovers ist, weil ich glaube, wir sind da verschiedener Meinung. Gut, dann her damit. Aber ich mache einen Pott auf, der genauso ist. Ich glaube, ein Grund, warum Senshi, also Senshi und Shiteno-Geschichten gemeinsam so populär sind der Wunsch von vielen Autorinnen, dass diese Mädchen, denen man ja was Gutes möchte, weil es sind ja unsere Freundinnen, eben auch ihre Partner gibt, eben auch ihr Glück. Das, was mich daran stört, ich mag Senshi-Geschichten gar nicht. Und ich mag sie dann nicht. Also ich finde sie völlig okay, wenn man sich eine Person rausnimmt, also einen Charakter und ein Pairing rausnimmt und darüber und über eins realistisch schreibt. Okay, ja, ich werde dir widersprechen, ja, aber bring deine Argumentation zu Ende. Widersprechen, das ist auch völlig richtig, denn da sind einfach tausend Meinungen erlaubt. Ja. Aber was ich nicht mag, ist diese Vorstellung, dieses, mir hat das Kennen nicht genug gebracht vom Anfang an, um zu sagen, das sind jetzt deren Seelenverwandte. Und B, finde ich nicht schlimmer als eine Geschichte mit fünf Romanzen gleichzeitig, die am Ende doch irgendwie mit der Moral mitschwingt, das Glück findest du nur in der Beziehung. Mhm. Und wir müssen denen das jetzt schreiben, damit sie auch glücklich sind. Als könnten sie nicht wirklich für sich selber sein. Als seien das keine glücklichen Personen. Ja. Andersrum, natürlich. Makoto zum Beispiel ist ein Charakter, der wünsche ich eine Beziehung. Weil das ist etwas, was für sie sehr wichtig ist. Sie braucht jemanden tatsächlich, um den sie sich irgendwie kümmert. Dass sie das ein bisschen runterschrauben sollte und glücklich sein sollte für sich selber, bin ich 100% dabei und das wünsche ich ihr so sehr. Mhm. Deswegen schreibe ich sie meistens so, dass sie das erst für sich geschafft hat und das dann auch in der Beziehung findet. Mhm. Und dieses Glücklichsein. Andere Pairings, die muss man mir erstmal erklären. Mir muss, und ich lehne meistens immer eher so ein bisschen in Richtung Manga-Ray als Anime-Ray. Mhm. Mir muss jemand erklären, warum diese Ray ausgerechnet auf dem Jedi-Tor stehen würde. Und das, einfach, das kann ich erklären. Ja, ich weiß, dass es da ganz viele Theorien gibt. Ja. Aber das Canon bringt mir da nicht so viel. Und die meisten Geschichten, die meisten Senshi-Geschichten mit vier Romanzen auf selber, die gibt mir nicht genug Emotional Continuity, wenn ich das Vokabular dafür auch benutzen darf, um mir zu erklären, warum Teufel das Mädel den Typ sieht und verliebt wird. Aber und genau das erklärt ja eigentlich die Theorie von der dass Fanfic mehr charakterbasiert total. Ist. Weil total. Dafür müssen wir erstmal anfangen, den Shiteno-Charakter zu geben. Genau, total. Das sehe ich total ein, warum das auch ein Argument dafür ist. Aber es ist trotzdem einer von den Sachen, die ich nicht an der Stelle einfach nicht mag. Okay. Weil ich es einfach. Das liegt tatsächlich wirklich genau an dieser Grundaussage. Ja. Dieses in dem Moment, in dem ich fünf Romanzen und das ist das größte Glück auf einmal und das passieren muss und dann sind sie glücklich und dann habe ich denen ein Happy End geschrieben. Für mich diese Moral mitschwingt, du kannst nur glücklich sein, wenn du einen Mann hast. Okay, jetzt muss ich auf ein paar Dinge antworten, die du gesagt hast. Erstens mal mag ich es nicht. Diese Idee vom Soulmate, was die Amerikaner haben, ich glaube, das ist eine amerikanische Idee, dass du einen Menschen im Leben finden kannst, einen Mann, wenn du eine Frau bist, oder jedenfalls dass zufällig dann auch noch dein sexuelles Gegenstück ist, auf das du zufällig dann auch noch stehst, aber dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der zu einem, der besondere Mensch ist, mit dem man seelenverwandt ist. Weil das leuchtet mir nicht ein, weil man hat zum Beispiel, wenn du Kinder hast, kannst du auch nicht sagen, ja, ich mag nur eins von denen. Genau. Ich bin total bei dir. Und deswegen, oder wenn du Freunde hast, kannst du auch nicht sagen, ich kann nur eine wirklich beste Freundin haben. Ja. Und wenn wir uns auseinanderleben, dann war's das. Ja. Und das ist einfach Quatsch. Und das ist was, wo ich denke, das fällt auch nicht vom Himmel. Klar, wie ich schon vorher sagte, manchmal sieht man jemanden und man klickt. Man schaut sich an und weiß nach 3 Sekunden schon, ja, das ist ein toller Mensch. Genau. Das ist oft dann aus der Situation raus. Auch in einer anderen Situation hätten wir vielleicht nicht so geklickt. Aber manchmal trifft man die richtigen Menschen zur richtigen Zeit und weiß sofort, ich mag diese Frau, diesen Mann, ich mag einfach. Das muss nicht mal eine Freundschaft sein, das muss nicht mal eine Beziehung sein. Das kann auch im Beruf sein. Du triffst jemanden und weißt sofort, wir passen super zusammen. Wir werden prima miteinander auskommen. Und manchmal, in den meisten Fällen muss man sich das aber ein bisschen mehr erarbeiten. Und gerade für eine Beziehung und gilt ja... gerade Jedi und Ray. Ja, und das ist doch... Das geht, ist so... Ja, natürlich das finde ich so faszinierend, weil wer würde eigentlich als Typ zu ihr passen? Und da gibt es die extrem verschiedensten Ideen. Wer würde eigentlich als Typ zu ihr passen? Das finde ich schon mal sehr charakterbasiert. Weil interessant ist auch, also es gibt einen Tumblr, den ich sehr mag, der ist von Blue Notte, mit noch Zahlen dahinter, aber Blue Notte. Und sie stützt sich völlig auf die Crystal-Charakterisierung von Jedaito und macht Rei Jedaito sehr, sehr schöne Illustrationen dazu. Und das ist was, das habe ich noch nie gesehen, dass jemand Jedaito anguckt und sagt, das ist aber ein sehr lieber und friedlicher Mensch und der ist sehr ruhig. Das gab es noch nie. Nee, Und nee. sie basiert ihre ganze Paardynamik darauf, dass sie sagt, Rei, die eben unruhig ist als Mensch und braucht einen Ruhepol. Sie braucht jemanden, der ihr ein gutes Gefühl gibt, weil er selber jemand ist, der andere beruhigen kann. Also der von sich aus ruhig ist und liebevoll. Und sie lehnt sich auch sehr in diese Charakterisierung, wie kindlich er aussieht. Sie gibt ihm noch sympathische Eigenschaften, wie dass er sich nicht anständig anziehen kann, ohne wirklich auszusehen, als hätte wäre er aus dem Bett gefallen. Das ist alles sehr, sehr sympathisch und völlig neu. Aber das geht mir oft so. Dann sehe ich einen Künstler in einer Fanfiction, wo ich sage, so einen Künstler habe ich noch nie gesehen. Und das geht mir aber auch mit den Mädels. Ich sehe oft eine Makoto, die ich so noch nie gesehen habe. Ich sehe oft eine Minako, eine Rei, wo ich sagte, okay. Auch die Rei-Minako-Freundschaft oder eine Rei-Minako-Beziehung, wenn wir eine Reinako-Story lesen. Es ist ja auch nicht alles Senshi Shiteno, es ist ja auch sehr viel Rei-Minako im Internet. Und das ist jedes Mal eine andere Dynamik, was die Leute Total. ihnen geben. Und das gibt mir was. Weil, Das muss ich auch sagen. Also wenn mir das ist eine jemand, von den Sachen. ja, wenn mir jemand nur die Idee hinknallt, ja, diese zwei Figuren, das gibt mir noch nichts. Ich muss Nee, wirklich gar sehen, nicht. Und das hat keiner wie mitgebracht. lebt das, wie atmet das und was Rei eben ist und kann ihn kennen ist, ja, sie ist sehr, sie fängt an als ein sehr einsamer Charakter und sie öffnet sich auch nicht so leicht ihren Freundinnen und dann hat sie ihre Freundinnen, aber reicht ihr das? Die nimmt sie ja abends nicht nach Hause. Reicht es nur, Freundinnen zu haben? Und man kann es absolut so schreiben, dass ich sage, das reicht mir völlig. Ich habe einen Beruf gewählt, der zeitlich, in den ich viel Zeit und Mühe stecke und ich habe hier Pläne für diesen Schrein und ich will Priesterin werden und ich will dies und das werden. Und ich habe noch in 10 Jahren keine Zeit für irgendeinen Mann. Und Rei hat glaube ich, auch sehr inhaliert diese japanische Vorstellung, dass sie sich aufgeben muss in einer Ehe. Und das ist das, was sie bei ihrer Mutter gesehen hat, die sich nicht nur aufgegeben hat, die sondern auch wirklich gestorben ist. Und zwar alleine gestorben ist, die also alles, was sie gegeben hat, ist ins Nichts gefallen. Und sie hat eigentlich nichts zurückgekriegt. Das ist natürlich was, was Reis Mutter, wenn man sie fragen würde, so nicht sagen würde. Ich denke, wenn man Reis Mutter. Mal, ich habe noch keine Geschichte gesehen, wo Reis Mutter wirklich spricht darüber, aber ich glaube, ich will jetzt eine haben. Ich sage nicht, ich will sie schreiben, aber ich denke, wenn man sie fragen würde, würde sie sagen, ja, meine Ehe ist nicht so geworden, wie ich wollte, aber ich habe eine süße Tochter. Ich denke, ihre Tochter zurückzulassen, als sie krank wird und stirbt, wird ihr wesentlich schwerer fallen, als ihren Alten zurückzulassen. Aber auch da ist die Frage, ich sehe das jetzt eben als ein erwachsener Mensch, sehe ich das anders, als Rei das mit 14 gesehen hat, die gesagt hat, das ist ein Versagen ihres Vaters. Sehr schwer krank zu werden und dann jemanden ganz zu brauchen oder auch in dem Moment, wo klar wird, er wird seine Frau verlieren. Ich würde von außen betrachtet sagen, das hat die Beziehung nicht ausgehalten. Und das ist natürlich. Nicht toll, nicht das, was man möchte von einer Beziehung, dass es, wenn es hart auf hart kommt, nicht hält. Und das ist aber was, wo Rei sagt, dafür gebe ich doch nicht mein Leben auf, dass es dann nicht hält. Und dieses Misstrauen, denke ich, in die Beziehungen, das sie einfach hat aus ihrer Geschichte. Und das zu überwinden, das muss eine Fanfiction schon auch ein bisschen, finde ich, haben. Das Weil muss sie, wenn man natürlich. eine Rei Du hat, die brauchst ja einfach nur sagt, ich bin jetzt voll bereit für den nächsten Mann, Ich stimme das dir ist mir total zu zu. wenig. Ich stimme dir auch total zu dem, was du eben gesagt hast, dass du sagst, ne, dass einfach nur zu sagen, hier Charakter A und B und die gehören jetzt zusammen, dass das einfach zu wenig Ja, ist. Und das ist ja Mist. nur etwa, das Ja. ist ja nur ganz, also gerade wenn wir Crystal als Beispiel nehmen, ist das ja nur das, was Canon gemacht hat. Ja. Canon hat diese Charaktere genommen, diese vier, und gesagt, wirklich in einem Satz. Und sie haben sich alle verliebt. Oh ja, den Und liebe ich ja, ich erinnere mich. Und das ist mir aber auch für Usagi und Mamoru zu wenig. Dass sie genau. sagen, Das ist ja, mir viel zu wenig. ich erinnere Warum mich, dass Sagi und ich dich Mamoru mal haben wir geliebt wenigstens ein habe. ganzes nächstes Leben noch dazu, ne? Und das muss ich selber bauen. Und da stimme ich dir auch total zu. Aber das ist mir einfach zu wenig. Und ich finde, Fanfiction macht es dann schon sehr, sehr viel besser. Ja. Dass sie tatsächlich, und das ist das eine, die Sache, die ich tatsächlich auch an Senshi-Geschichten, also an Senshi-Geschichten wirklich gut finde, ist, dass es so viele davon gibt. Ja. Und dass es eben so viele verschiedene Versionen. Was ich nicht mag, ist eben diese, die auch rausstellen, sagen, Aber es die gibt und eben die. auch sehr Und viele, die das total mögen. Die sagen, ja. ein Blick und alles ist klar. Oder ich habe so lange auf dich gewartet. Oder Ja. sobald ich dich gesehen habe, war mir klar, dass ich eigentlich, Natürlich, dass wir da aber da sind anknüpfen wir wieder können. bei Aber mir, diesem es ist nicht Seelenverwandten-Trope. meins. Aber das ist Es eine, ist auch ja. nicht meins und ich mag es überhaupt nicht, außer dem Punkt Nummer zwei, und das hast du ja auch schon Ja. angesprochen. Die Sache ist, was ich auch daran nicht mag, ist dieser heteronormative Blick. Zu sagen, hier haben wir zwei, hier haben wir vier Charaktere, die wir in einem Satz erwähnt haben, dass die zu denen gehören. Und das ist jetzt das One-True-Pairing für sie, aber alle anderen Konstellationen, die wir schon gesehen haben in der Serie, Aber wo aber nicht gesagt wir haben wird, die das Outer sind deren Senshi. Seelenverwandte. Wir haben Eben, wir die haben die Outer Outer Senshi, Senshi, aber wir haben es die als das nicht haben. Also wenn wir das, wenn weiß, weiß, wir. weiß, aber wenn wir halt diese Charaktere nehmen, das sind ja schon trotzdem um Usagi herum die Hauptcharaktere. Und dieses, für mich fühlt sich das erzwungen zu sagen, die vier, die sind's. Trotzdem wurde das aufgesogen und es wird von so, so vielen gemacht. Ich kriege auch wie alle meine, auf jeder einzelne Fanfiction, die ich jemals geschrieben habe, die irgendwo in einem Setting spielt, wo ganz theoretisch, auch wenn sie, wenn ganz, nur wirklich nur ganz theoretisch, die Shiteno dabei sein könnten, wo, ja, schreibt doch die Shiteno, die anderen vier sollen auch glücklich sein. Ja. In Geschichten, in denen ich längst Reinako drin habe. Ich stimme dir zu. Und, Und ne, ich das ist stimme dir, etwas, das ich ja, gehört habe. ich stimme dir auch total zu, dass Rey würde das alles, also ich kann mir völlig eine Rey vorstellen, die das überhaupt nicht will und braucht und haben muss, der Mittelpunkt einer Familie zu sein. Aber es ist eben auch immer Wunscherfüllung. Natürlich. Für viele ist es eben, diese Familien zu schreiben, diese Beziehungen zu schreiben. Da steckt ja auch viel drin von Dingen, die man selber hatte, haben will. Und du Und sprichst auch was Wichtiges an, dass du ich habe sagst, auch noch die ein. Outers gibt es ja auch. Eben, also es ist nicht Ne? so, Dass du dass sagst, wir die Outers gibt es neun auch. Senshi haben und sie sind alle hetero und alle brauchen jetzt einen Mann. Ja. Sondern Aber. Pluto braucht keinen Mann, auch wenn sie vielleicht ab und zu einen gerne hätte. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht wirklich, ob Pluto Männer, Frauen, beides oder was anderes mag. Wir wissen, wen hier Haruka und Michiru wollen. Ja. Und Hotaru wissen wir, also es gibt, da gibt's natürlich, das kann, der Kennen sagt nichts, sie ist noch, sie ist Ja, sie das ist nur ein Kind Kind. in dieser Sache, oder Ja. es ist generell einfach, sie wird eine liebevolle Beziehung haben, weil Ja. sie das eben kennt von zu Hause. Aber ich möchte daneben stellen, dass die meisten Senshi, auf jeden Fall die alle Senshi-Geschichten, die ich gelesen habe, die Outers meistens nicht dabei haben und wenn nur in einem Nebensatz. Und was mir auch immer wehtut, denn die Outers sind für mich eine der wichtigsten Ja. Sets von Charakteren in diesen Geschichten, weil ich Ja. die so liebe. Aber in dem Moment, in dem ich diese, ich nenne sie immer die Five Romances-Geschichten, die, wo du halt Du musst es ja die nicht Usagi lesen. Mamoru und die, Ja. natürlich, ich muss Lass es mich nicht noch ein lesen. kurzes Das sage ich Argument, auch gar ja. nicht. Lass mich noch ein kurzes Aber Argument machen für, trotzdem sind sie dann nicht ja. da. Okay, red zu Ende. Ja, nee, sie sind dann halt nicht da. Ne? Das ist, ja, wir haben die im Canon, Aber in dem Moment, die meisten Senshi-Geschichten, die ich lese, die ignorieren diese Seite völlig Ich und sag, sagen, ich du weiß musst auch das nur bei uns warum. schreiben, damit wir ein Happy End bekommen. Und ich verstehe, was ich glaube, meine Hypothese ist, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass sie die nicht mögen würden oder dass sie das irgendwie rausschreiben wollen, sondern weil natürlich ein Ensemble-Cast zu schreiben schon mal sehr, sehr schwierig ist. Wenn du sowieso schon 10 Charaktere hast, die du schreibst, dann Naja, noch es mal gibt vier ein sehr anzuschreiben, ist schwierig. naheliegendes Thema, das du schreiben musst, wenn du Haruka schreibst und irgendwelche Männer machen sich an irgendwelche Frauen ran. Dann musst du nämlich schreiben, dass Haruka da einschreitet, beziehungsweise da ein sehr scharfes Auge drauf wirft und sich hier jeder exzellent zu benehmen hat, oder es gibt eins direkt auf die Glocke. Und ich denke, da drücken sie sich ein bisschen davor rum, manche Fanfic-Schreiber, diese Konfrontation zu schreiben. Weil das wird eine Konfrontation. Weh, eine tut einem von ihren Babys weh oder ihren Mädels weh. Dann gibt's wirklich massiven Ärger von Haruka und ungefiltert, ungebremst. Und auch mit Chiro, denke ich, wird das nicht unterbinden. Ja, aber on the get-go, sofort würde ich diese Geschichte sofort lesen wollen. Also wir haben Sofort, solche ne? Szenen manchmal, aber nicht sehr Ja. oft. Und das hat dann auch Ja. nichts damit zu tun, dass Haruka in einer lesbischen Beziehung ist, sondern das hat was damit zu tun, denke ich, dass sie so immer schon kennen, so reagiert hat. Jemand macht sich an meine Mädchen ran. Moment. Und vor allem, wenn's, Genau. aber vor allem, wenn es Männer sind, ja. Dann, Genau. das ist Klar, nicht die gut genug. Seher Von sagen Anfang die an nicht gut genug. Und da müssen Haruka. die sich schon anstrengen. Aber das Nein. mag ich. Aber ich wollte noch ein Argument für Reiji Daito bringen. Und zwar, schau dir mal die Rei-Usagi-Beziehung an, vor allem im Anime. Sie regt sich tierisch auf. Ja. Über Usagi. Aber sie sieht eben doch, sie mag Usagi eben doch, sie sieht eben doch die Qualitäten. Und ich denke, also für mich ist eine Reiji-Daito-Beziehung, müsste schon Parallelen aufweisen zur Rei-Usagi-Beziehung. Da bin Das ich so ist die bei, Art, auch sofort bei wie dir. Rei ihre PG ist immer ein bisschen differenzierter, weil da haben wir schon die Rei-Usagi Konfrontationen drin und die Freundschaftsmomente, aber da gibt es eben auch völlig anders gestrickte Freundschaften. Da gibt es eine Rei-Ami-Achse, da gibt es eine Rei-Minako-Achse, da gibt es eine Rei-Mako-Achse und mit allen denen baut sie eine andere Art von Vertrauen auf und sie ärgert sich am Anfang massiv über Makoto und sie rasseln mächtig zusammen und das glättet sich wieder. Aber das ist ihre Art. Und Also, die mit Sache, Ami rasselt das sie Ding ist eben nicht haarig. zusammen, sondern Ami, sie kapselt sich ab und Ami kann das durchbrechen. Sie bauen ein Vertrauen auf, weil Ami sagt, ich verstehe, wie es ist, wenn es einem schwerfällt, zu anderen Leuten Vertrauen zu fassen. Mir geht's genauso. Aber ich hab's versucht und es hat funktioniert und ich will dich ermutigen, das auch zu versuchen. Und sie sagt nicht, tu es, damit ich was davon habe, sondern sie sagt, ich kann es verstehen, weil es mir genauso geht. Und das ist was sehr Schönes, das haben wir nicht in der Fanfiction meistens. So dieses, eine nicht konfrontative Freundschaft für Rei. Aber was mir eben gefällt, ist, diese Beziehungsdynamik, eine Beziehungsdynamik für Rei zu schreiben, die konfrontativ ist, die ein bisschen auf dieser Usagi-Achse stattfindet. Und dann hat man auch 10.000 Möglichkeiten, einen Jedi zu charakterisieren als einem, der einem auf die Nerven gehen kann und auch auf die Nerven gehen wird. Aber ja, es gibt. Da sagst du aber was ganz Wichtiges, und das ist das, was ich eingangs schon erwähnt habe, nämlich meine Ausnahme für diese Geschichten ist nämlich, wenn du dir ein Pairing von denen rausnimmst und dir eine gesamte Fanfiction Zeit nimmst, um mir zu erklären, warum das ein gutes Pairing ist. Da kann ich dahinter steigen. Da habe ich viele, die ich sehr, sehr mag. Gerade jetzt zuletzt, Irritable Vowel hat eine Geschichte geschrieben über Makoto und Nephrite, die ich total toll finde. Und seitdem mag ich Makoto Nephrite-Fanart. Ne? Das heißt, das gibt es auch. Aber das ist eben das mit der Emotional Continuity. Ja. Man muss es mir erklären und das funktioniert für mich nicht in der Geschichte, in der runtergebrochen alle fünf zusammen passieren. Das ist mir zu wenig. Ich Und das mag's, ist mir dann ja. auch in dem Moment einfach zu heteronormativ. In dem wirklich, weil in dem Moment, in dem du sagst, die fünf, und wenn sie zusammen sind, sind sie alle glücklich. Aber es zeigt einfach dieses Bild von nur mit einem Mann, weil alle mit einem Mann gerade glücklich geworden sind, kannst du glücklich werden. Wenn du sie einzeln stellst und mir total erklärst, warum das jetzt passt, bin ich total dabei. Dann mag ich die total. Genauso, ich wünsche mir so, so sehr, ich weiß nicht, ob ich selber irgendwann mal schreiben werde, wahrscheinlich eher nicht, aber ich wünsche es mir, Serien quasi, ne, sei es vier Serien zu den Inners, in der jedes Kapitel ein anderes Pairing ist und dem mir für jedes erklärt wird, warum das total gut passt auf diese Charaktere. Was ich vor allem mag, ist, und wenn nicht plötzlich sie sich so ähnlich werden. Das ist bei den Marco Nefreiter und bei den Army Zeusator Geschichten eine Versuchung, sie passen zusammen, weil sie sich so ähnlich sind. Genau. Weil plötzlich ist Zeusator ein Wissenschaftler. Plötzlich Nefreiter, ich meine, es passt für Nefreiter. Er hat einen sehr körperlichen Kampfstil, er ist sehr sinnlich auch, also er liebt Sinneserfahrungen, er liebt schöne Dinge. Es könnte schon passen auf dieser Ebene, aber nicht, weil er genau wie sie als Charakter gestrickt ist. Das ist er nämlich nicht. Genau. Nein, ist er einfach nicht. Und die Unterschiede rauszuheben, die finde ich schöner, aber ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die einfach sich selber wünschen, jemanden zu finden, der genauso ist wie sie und der genau zu ihnen passt und der einfach die Dinge, die mir wichtig sind, soll mein Partner auch haben oder wichtig finden. Das brauchst du ja auch. Du musst ja nicht nur einander toll finden, sondern du solltest schon irgendwas im Leben auch noch toll finden, was man gemeinsam hat. Das muss nicht alles sein. Das muss nicht mal das Wichtigste sein, was man hat, aber man muss schon ein paar Dinge haben, wo man sagt, okay, also ein paar von unseren Prioritäten laufen hier schon parallel. Aber es gibt, das ist vielleicht auch eine Altersfrage oder eine Erfahrungsfrage, wenn man nicht viele Beziehungen hatte, denkt man vielleicht, ich muss einen finden, der genauso ist wie ich oder der das, was ich am besten kann, am meisten schätzt. Ja, total. Bin ich total bei dir. Aber das ehrlich gesagt, es ist nun mal kennen. Das kannst du schön finden oder nicht. Ja, natürlich ist es kennen, aber ich mag es. Es gibt auch, das ist das, was das erste Musical besonders gut macht. Das erste Musical hat seine Fehler. In der Charakterisierung von den Mädels kann ich das allererste Sarah Mew Musical nicht empfehlen, weil alle Mädchen haben die exakt selbe Charakterisierung. Alle sind happy, alle strahlen, alle sind Minako. Da geht nichts mit der Charakterisierung, aber null. Aber sie haben einen Zeusator, der sagt, ich wollte immer nur ich liebe Künstler, das ist das Einzige, was mich interessiert. Oder irgendwie so. Ich kann es jetzt gerade nicht wiedergeben, ich habe es jetzt nicht im Ohr, aber obwohl sie mit allen anbändeln, 1:1, Es ist nicht, das ist jetzt die Liebe meines Lebens, sondern, ich habe einen Freund, es ist mehr Spielerei. Es ist wirklich Spielerei, weil sie sind eben auch sehr jung. Und es ist nicht dieses, das ist der eine einzige, sondern die Chitino bändeln ja mit ihnen auch an aus finsteren Zwecken. Und letzten Endes war es eine Täuschung, aber da haben wir das. Einen Zeusator, der mit Ami rumalbern kann und hinterher sagt, ja, aber mein Herz gehört natürlich Künzeitor. Das finde ich schön, dass man diesen Kompromiss nicht macht, dass man sagt, die waren noch nie zusammen, die werden auch nie zusammen sein, weil wir brauchen hier eine Hetero-Auflösung für die beiden. Ja, das stimmt. In Sarah Mew gibt es schon sehr viele Senshi Shiteno Canon-Sachen. Ja, weiß ich, verstehe ich total. Und ich bin auch nicht dagegen. Es ist wirklich nur, wie man es mir präsentiert und wie damit umgegangen wird. Und ja, natürlich ist es Canon, aber andersrum, ich finde es genauso Canon, dass Asanuma und Makoto eine Ebene haben, auf der sie definitiv eine Beziehung aufbauen könnten. Und das ist mehr, was sie mir da gezeigt haben, als was sie mir mit Nefrite jemals gezeigt haben. Einerseits, da gibt's natürlich auch andere Ebenen. Und Aber. Genau, andersrum kriege ich natürlich trotzdem, egal. Und ja, selbst wenn ich, also ein Beispiel, eins, was ich halt immer gerne reinschreibe, einfach, also nur als Nebenstrang, nur als Nebengedanke, ist Reinako. Das packe ich Ja. sehr, sehr gerne in meine Fanfiction. Da bin Und ich halt ein bisschen jede Szene, PGSM geschädigt, dass ich es inzwischen. Ich ich habe es am weiß, ich Anfang, weiß, ich da habe es habe auch ich schon geschrieben. damals, Weil es ja. ist, weil sie so unterschiedlich sind. Man kann gerade diese Dynamik, die drauf basiert, dass sie zusammenrasseln, aber eben trotzdem zusammenpassen. Das mag ich als Redynamik. Aber da bin ich Aber ne, das ist, bisschen geschädigt inzwischen. Aber das ist ja, man, das ich ist find's halt, gut. ich packe es halt immer mal so ein bisschen mit rein, was ich eigentlich, warum ich das nur erwähnt habe eigentlich, ist zu sagen, trotzdem, bei jeder Geschichte, egal welche ich schreibe, habe ich mindestens ein Review, das sagt, na, wann kommen denn endlich die Shiteno? Willst du nicht, dass die Mädels auch glücklich werden? Und das ist dieser Funke, der mich so stört Ja. in vielen. Dieses, dass nichts anderes als diese vier Jungs, die im Canon uns nicht gut erklärt wurden, warum die die haben wollen würden. Aber es ist Als, Canon. ja, natürlich ist es Canon, aber Ja, in aber einem mal, halben Satz. das ist dann Und eben genauso die Aufgabe. Canon ist Ja. Asamura und Makoto. Genauso, ne, und das sind, und ich sehe es nicht als meine Aufgabe tatsächlich an, das den Leuten schmackhaft zu machen, was mir nicht Nee. gefällt. Nee, das musst du absolut nicht. Ich werde niemals, niemals Was? fünf Romances schreiben Und in einer für Geschichte. Rei könnte ich mir sogar Niemals. eher vorstellen, dass sie keine und keinen will. Ja, total. Bin ich sofort bei dir. Haben wir auch in einer anderen Episode schon mal drüber gesprochen. Aber ja, total. Die kriegt bei mir auch meistens Ja. niemand, muss ich dazu sagen. Sie ist bei mir meistens glücklich alleine. Ich hatte Oder ein sie sehr kriegt gutes Minato. Senshi Shiteno-Argument, aber es ist mir wieder entfallen. Ah, doch, ich hab's wieder. Das ist aber mehr auch so ein Pet Peeve von mir. So ein, eine. Was wir haben, ist vor allem in PGSM, und das ist vielleicht aus der Japanisches auch, ist, dass. Das haben wir speziell im PGSM, das haben wir nicht so sehr im 90er Anime, aber dass die Jungsseite und die Mädchenseite sehr stark voneinander getrennt bleiben. Dass einfach nicht miteinander geredet wird, dass nicht großartig miteinander Ja, interagiert wird. total. Wir haben in Total. PGSM einen Zeus-Eitel, der sich mit Minako ein einziges Mal zusammentut. Und dann bricht das sofort wieder auseinander. Sie reden Ja. nie wieder darüber, sie versuchen es nicht nochmal, als es nicht funktioniert. Sie. Es ist, bleibt so eine einmalige Sache. Aber wir haben. Das haben wir mit Usagi und Mamoru ja sogar auch Ja. in vielen Locations, dass es kaum Interaktion gibt, also gerade auch Und. PGSM. Ja. Und dann ist das die große Liebe. Weil irgendwie offensichtlich redet man nicht mit dem anderen Geschlecht. Ja. Ja, das Und wir ist haben auch bei einen mir. Umino, der zwar ständig da ist, aber an den ich einfach nicht so. Ich kenne diese Typen, die hatten wir ja alle in unserer Klasse oder auch im Freundeskreis, die. Es ist nicht so, dass ich nicht sage, das ist keine gute Charakterisierung. Aber das Aber. ist eine sehr eigene Charakterisierung und ein sehr, ja. Das ist, das kennst du ja Deswegen sicherlich mag auch ich mit deiner. Senshi Shiteno, weil wir plötzlich die Jungs-Ecke und die Mädchen-Ecke mischen müssen. Ja, Und das, interessanterweise ist es sie ja aber müssen natürlich miteinander reden. Oder sie das müssen was natürlich miteinander trotzdem. machen, oder sie müssen miteinander kämpfen, sie müssen auf irgendeine Art und Weise ist diese Front ist ja auch sehr heftig gezogen, wenn man mal nur den Dark Kingdom Arc anschaut. Es ist verboten, dass sich Erden und wir wissen nicht, ob das Verbot auf der Erde überhaupt bekannt, populär war oder sich dran gehalten wurde, weil Endymion interessiert das ja gar nicht. Das könnte auch eine reine Mondsache sein, aber da sind wir jetzt wieder bei anderen Fantheorien. Aber wir haben die Senshi auf der einen Seite und die Shitenna auf der anderen Seite schon mal historisch, die in diesem Konflikt, und wir haben sie im ersten Arc eben, es sind die Gegner. Und es wird. Im ersten Arc gibt es auch nur Konfrontationen. Und keine irgendwelchen anderen konstruktiveren Sachen. Sie versuchen keinen von denen zu bestechen. Sie versuchen es nicht mit Diplomatie, nicht mit Erpressung. Sie versuchen keinen zu fangen, auch keinen Joma. Es ist immer nur diese Feind- und jetzt Kampfnummer. Und das ist was. Da habe ich Ein schon Argument. herbe Worte drüber verloren, aber mir gefällt es eben, wenn man aus dem Muster ausbricht. Klar, das ist das Muster der Serie, aber spätere Bösewichter machen das nicht mehr. Da haben sie ein bisschen dazugelernt. Und ich mag es eben, wenn wir jetzt auf einmal. Es ist natürlich schon so, denke ich, dass in Japan die Kluft stärker Geschlecht. ist, die Rollentrennung stärker ist, die. Ich würde das Jetzt aber muss ich wieder tatsächlich eine nicht mal Pause nur erkennen. rausschreiben, aber das eben, was Naoko ja maßlos ärgert, ist, wenn andere Leute ihr Vorschriften machen oder wenn Männer sich hier Dinge rausnehmen oder wenn sie was nicht darf und die Männer dürfen das dann. Das geht ihr tierisch auf die Ketten und ich denke, das ist schon auch was, das spürst du total im Manga. Dafür hat sie einfach keinen Nerv. Und sie hat auch in einem Interview gesagt, sie hat keine, nicht sehr viel Geduld und nicht sehr viel Liebe übrig für ihre männlichen Charaktere. Sie will ihre weiblichen Charaktere liegen ihr einfach viel näher. Dafür hat sie im Moment einfach keine. Und ich verstehe das auch, weil es ist ja auch vor allem in in dem Alter, wo man sich in Genau, das diese Alter Rolle möchte ich eben viel auch. bewusster Das Alter reinstellen könnte muss sie auch und haben. sich der Sache bewusster wird. Also ich verstehe es aus der Serie raus, ich verstehe es kulturell raus. Ich persönlich mag es aber eben mehr. Ich habe mich mal sehr ausführlich darüber verbreitet. Ich habe in so einer Kurzgeschichtensammlung mit Weihnachtsthemen darüber geschrieben, über Rei. Ich habe ihr Söhne gegeben, weil ich finde das, weil sie ja mit Männern nicht kann. Plötzlich hat Das ist sie einen schön. Mann und Söhne und das ist eine Welt, die ihr eigentlich so fremd ist, wie es nur geht. Und in diese Welt ist sie jetzt geworfen, ob sie will oder nicht, und sie liebt es. Und sie kommt damit nicht wirklich, also sie fühlt sich damit aber nicht besonders. Ich habe den anderen Senshi Töchter gegeben und sie hat Söhne. Und das Gefühl, dass sie das liebt, diese Söhne zu haben, aber das Gefühl hat, es nicht lieben zu sollen, weil alle anderen das tun, was richtig ist sozusagen und also, sie hat immer das Gefühl, sie hat ja einen großen, großen Fehler gemacht. Aber sie liebt es eben trotzdem und diesen Zwiespalt, und da habe ich ein langes Nachwort geschrieben, wo ich gesagt habe, dass ich wahrscheinlich deswegen diese Dynamiken mag, weil ich es gerne durchbreche, diese Trennung. Aber das ist was, was ich eben in einem ganz anderen Alter schreibe. Hättest du mich mit 14 gefragt, hätte ich dir da ein paar andere Takte dazu geredet. Also ein Argument, das Einfach ich der Serie auf aus jeden welchen Fall geben Gründen auch immer, ich würde. muss es jetzt nicht super begründen, aber ich mag es eben, wenn diese andere Hälfte der Welt auch in die Senshi-Sphäre reinkommt. Ohne dass die Senshi-Sphäre dadurch weniger weiblich wird, weniger freundschaftlich wird, ohne dass es ihnen deswegen was genommen wird, sondern es wird was dazugegeben, was vorher nicht drin war. Und das mag ich. Total. Da kann ich dir super voll zustimmen. Und das ist ja natürlich auch dieser Gleichberechtigungsgedanke, der oft vergessen wird. Dieses, dass Gleichberechtigung eben nicht nur heißt, Frauen sind emanzipiert, sondern Männer und Frauen agieren gemeinsam, gleichberechtigt. Und das fehlt mir auch sehr oft. Ich möchte aber noch ein Argument bringen, von dem ich glaube, warum das trotzdem so gut funktioniert hat. Und der ist nämlich die Zielgruppe der originalen Serie. Gerade junge Mädchen, die kennen das sehr gut, dass man mit Jungs eigentlich gar nichts zu tun hat, mit denen kaum redet, obwohl die in der Klasse daneben sitzen. Dass die Geschlechter doch in irgendeinem Alter, und das ist nämlich genau dieses vorpubertäre Alter, die Aliens sind, mit denen man nichts zu tun hat. Und somit von dieser Sparte, das ist nämlich etwas, was mir aufgefallen ist, was sich verändert hat. Als ich älter geworden bin, ich bin ja mit dieser Serie eben aufgewachsen, dass mir das nie aufgefallen ist als Kind, dass mit den Männern nicht geredet wird. Dass mir das nie aufgefallen Mir ist fällt das als schon Kind, auf. irgendwie stört. Ich weiß, aber du warst ja, ja auch älter als ich. Ja, erstens Mal das, aber ich hatte meine, auch, ich hatte auch, ich war mit Jungs befreundet. Ich habe immer mit Jungs geredet. Ich habe auch, ja, ich komme auch nicht immer super klar in Gruppen, in denen nur Mädchen sind. Total. Ich würde aber auch in einem Rollenspiel, in dem alle Leute Frauen spielen, immer einen Mann spielen. Ich würde, ja, also ich ordne mich da eben nicht als Mädchen oder Mädchen ein, weil das noch nie immer super. Das hat, genau, wo ich jünger war, besser funktioniert als heute. Aber das ist was, mich begeistert das total. Wenn ich das sehe in Sailor Moon, ich bin Feuer und Flamme, ich liebe die Freundschaftsszenen, ich liebe es, wie sie füreinander einstehen. Und das ist was Schönes. Aber ich selber würde mich nicht in so eine Gruppe reinschreiben. Also ich als Mädchen, die eben in einem sehr, sehr klassischen Rollenbild auch aufgewachsen ist und das erst später gelernt hat zu hinterfragen, mir ist das sehr bekannt, dieses Schema, das bei Sailor Moon gezeigt wurde. Und ich als 9-Jährige, 10-Jährige, die diese Serie geguckt habe, konnte mich da unfassbar 100% mit identifizieren. Ich als erwachsene Frau, die jetzt Fanfiction dazu schreibt, schreibe gerade ganz insbesondere Mamoru immer komplett integriert in diese Gruppe rein. Ja, das ist aber auch Canon. Das ist der Crystal Canon, aber das finde ich auch schön. Aber das ist eher ein älteres, ja, was älteres. Außerdem, es ist ja auch so, einzelne Jungs im Alter von 13, 14, die sind durchaus menschlich. Also mit denen war, also der einzelne Umino ist kein Problem. Die Horden von Jungs, wenn sie als Gruppe auftreten und dann in einen Schäbigkeitswettbewerb eintreten, wer wem am meisten auf die Ketten gehen kann. Das ist es, wo die Mädels dann sofort abwinken. Ja. Und wo man als, wo die Mädchen auch Zielscheibe werden. Ja, wo man ja auch Grund hat, sich in Acht zu nehmen. Und deswegen ist eine Gruppe von männlichen Bösewichten auch wesentlich bedrohlicher als ein Einzelner. Ich muss aber auch sagen, den Anspruch habe ich nicht, dass eine Geschichte, die eben über eine Gruppe von Mädchen ist, auch Gruppen von Männern braucht. Nein, brauchen tut es nicht. Ne, den Anspruch habe ich einfach. Und deswegen aber bin ich der Serie, der was das angeht, auch nicht so böse. Aber um zur Frage, den Bogen zurückzuspannen, dieser Episode, das ist trotzdem natürlich etwas, das macht Fanfiction und da ist auch Fanfiction gut für. Ja. Und da kann, deswegen ist es ja auch schön, wir haben ja eben diese hunderte, tausende auf fanfiction.net 42.000 plus Geschichten, die sich in allen Varianten mit diesen Charakteren auseinandersetzen. Und diese Varianten sind überall schon mal gefallen. Man kann eigentlich nicht schreiben, was es nicht schon mal gab. Man kann natürlich alles irgendwie nochmal schreiben und das ist das Schöne, weil wir wollen es ja immer nochmal und nochmal und nochmal. Und ja, also im Endeffekt, ich würde sagen, um den ganzen Bogen ganz zurückzuspannen, dass Mondsteinflug vielleicht jetzt kein Fanfiction-Podcast ist, diese Episode auf jeden Fall. aber dass ich glaube, als jemand, als Fandom, egal ob wir Fanfiction lesen oder nicht, die an diesen Charakteren hängen geblieben sind, dass uns diese Charaktere wichtig sind und das vielleicht jeder, der so richtig, richtig doll in einem Fandom hängt, auch was an Fanfiction finden kann, das ihm gefällt. Ja. Und ich denke auch, dass Sailor Moon wirklich sehr dazu einlädt. Ja, total. Diese Art Fanfiction. Ja, total. Gerade für Sailor Moon, die ja Logik, nicht nur Logik, sondern eben auch Emotional Continuity Lücken hat. Mhm. Aber auch wenn wir nicht zufrieden sind, wie die Charakterepisoden manchmal gehandhabt werden in der Serie, denke ich, es ist auch eben eine Serie von vielen verschiedenen Charakteren und wie sie zusammenarbeiten und zusammenpassen und sich befreunden und füreinander da sind. Und das ist schon, ja. Total. Ja. Und das wird auch nicht enden, weil es kommt eben alle paar Jahre wieder was. Du sagst, alles war schon mal da und ich sage, das war nicht so. Das ist nicht so. Ich würde nicht sagen, also gut, ich habe natürlich nicht alles gelesen, klar, kein Mensch kann das alles lesen und sich behalten, aber ich denke, es kommen eben neue Dinge dazu. Ja, es kommen immer natürlich neue Aspekte dazu, aber ich muss halt schon sagen, ich als jemand, der sich sehr Mühe gibt, eigentlich Dinge zu schreiben, die so noch nicht da waren, kriege jedes Mal, wenn ich spätestens das dritte Kapitel gepostet habe, ein Review mit, guck dir doch mal die und die Geschichte an, die hat es auch schon mal gemacht. Ja. Die sind natürlich nicht exakt gleich und ich habe natürlich trotzdem noch neue Aspekte. Ja. Aber es war schon mal da. Es ist aber auch nicht schlimm, dass sie schon mal da sind. Ja, eben, wenn mir eine Geschichte gefällt, dann hoffe ich natürlich, dass noch ganz, ganz viele ähnliche Geschichten geschrieben werden. Genau. Sowas will ich natürlich wieder lesen. Das ist die Holy Shit Two Cakes Situation, wo wo man sich einfach freut, es gibt noch mal was Gutes. Ich finde, das ist tatsächlich auch, das macht ein Fandom auch natürlich reich. Ja. So ein bisschen. Wir haben es Fanfiction definiert als, man schreibt Geschichten mit den Figuren anderer Leute. Aber ich bin ehrlich gesagt viel zufriedener damit, zu sagen, Fanfiction ist charakterbasiert. Ob es immer total so umgesetzt werden kann, ob es immer so hinhaut, ist nicht notwendigerweise dafür. Es muss nicht funktionieren, aber die Absicht ist es. Und das habe ich so noch nicht gut ausgebreitet gesehen. Ich bin sehr froh, dass ich diese Perspektive jetzt mal hatte. Genau. Ja. Das ist halt eine sehr schöne Einordnung. Ja. Das und auch da, Phänomen Fantasy als Genre. Ich wollte das jetzt, finde ich schön. Ja, ich denke, weil das habe ich ja auch erst vor ein, zwei Tagen habe ich das gereblockt und dich darauf aufmerksam gemacht. Und das ist auch noch was, wo ich denke, wenn mir das eine Weile im Kopf rumgeht und ich das auf die verschiedenen Fanfiction-Genres mal umlege oder anwende, wie gesagt, da werde ich mir schon ein paar Gedanken machen, wie es mit Smart Fiction ist und wie das mit anderen Genres ist. Aber ja. Das Fazit ist schon, es passt. Total. Dann, schön, dass das war jetzt ein Thema. Normal bringen die Gäste das Thema, aber ich habe dieses Thema gewünscht, weil mich das wirklich gepackt hat, dieser Gedanke. Und du warst auch, wo ich gesagt habe, da füllen wir vielleicht nicht den ganzen Podcast, warst du diejenige, die gesagt hat, nein, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Also ist es vielleicht ein Thema von uns beiden. Aber ich bin froh, dass du so drauf eingegangen bist und dass wir das gemacht haben. Also vielen Sehr Dank, gerne. Flora, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!